Anlässlich des Tages des leuchtenden Sterns gab der österreichische Verlag Alba und Teil das unvergängliche klassische Werk von Kim Jong-un. Das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ist unbesiegbar als Broschüre heraus.